gesehen, rot, zerbeißt den Schlauch vom Gummiboot. Hass, Hass am Meer, Hass am Strand. Bewerfe dich mit Sand. Urlaubsgefühle schnell vorbei. Chaos, Ärger, Prügelei. Leute um ihr Leben rennen auf Sylt am Strand. Die Körbe brennen. Hass, Hass am Meer, Hass am Strand. Bewerfe dich mit Sand, Sand. Piratentum, Seeräuberei. Der Spaß am Strand ist schnell vorbei. Du, Sprengung, Hinterhalt. Ein Tsunami der Gewalt. Hass, Hass am Meer, Hass am Strand. Bewerfe dich mit Sand, Sand, Sand, Sand, Sand. Sand, Sand, Sand, Sand.